Das ist ja eine Schand mit dir. Ferdinand, du bist nicht interessant, du bringst mich völlig außer Rand und Band. Ferdinand, ich muss mich mit dir schämen. Ferdinand, du hast ja kein Benehmen. Ferdinand, das ist ja allerhand, du passt fürs Eheband doch nicht zu mir. Ich muss mich mit dir schämen, Ferdinand, du hast ja kein Benehmen. Ferdinand, das ist ja allerhand, du passt fürs Eheband und nicht zu mir.